15.30 Uhr, NDR 3, Schulfunk für alle. Es folgt unsere Sendung Die Katharer, eine Glaubensgemeinschaft des Mittelalters. Ihre Landschaft, ihre Spuren, ihr Ursprung. So heißt der erste Teil der zweiteiligen Sendefolge von Gerlach Fiedler. Katharer, auf Deutsch die Reinen, so nannte sich eine christliche Glaubensgemeinschaft, die zwischen dem 10. und 14. Jahrhundert in den meisten Ländern des westlichen und südlichen Europas verbreitet war. Im Languedoc, im Süden Frankreichs am Mittelmeer, singen die Weinbauern und ihre Helfer nach der Weinernte ein Lied, das so richtig fröhlich klingt. Uns wurde gesagt, die Sprache dieses Liedes wäre das dortige Patois. Die Sprache der Landbevölkerung also. Denn alles, was nicht wie das klassische Französisch gesprochen wird, bezeichnen die Franzosen einfach als Patois. Als eine nicht reine und deshalb eigentlich verachtenswerte Form der Sprache. Um den Klang der Worte besser verstehen zu können, bat ich eine Weinbäuerin, das Lied noch einmal zu singen. Che canto, canto paz per you, cantos per ma mio, che dal pen de you, a che loi flur blancos che fan da me lu, lu cucut la canto, canto sa canzu. Che canto, canto paz per you, cantos per ma mio, che dal pen de you. Damals konnte ich noch nicht ahnen, welche Bedeutung dieses Lied für mich bekommen würde. Das Überraschende war nämlich, dass ich genau den Text dieses Liedes zufällig in dem Buch Le Sang de Cathare, das Blut der Katharer, des französischen Schriftstellers Gérard de Sède wiederfand, worin er versucht, die Kunst der Troubadour zu deuten. Es ist demnach das Lied eines Troubadours und hat somit mehr als 700 Jahre fast unverändert überlebt. Unseren Weinbauern aber war der Ursprung dieses Liedes völlig unbekannt und sie waren ebenso überrascht darüber wie wir. Das Gebiet, in dem die Troubadoure herumzogen, dichteten und sangen, ist im Wesentlichen das Languedoc-Roussillon, im Süden von den Pyrenäen, der heutigen spanisch-französischen Grenze begrenzt, reicht es im Norden bis zur Provence und ist zwischen Toulouse und dem Mittelmeer gelegen. Eine herrliche Landschaft, die aber sehr karg ist, teilweise sogar recht rau, mit verstreuten mehr oder weniger kleinen Orten. Madame Lili de Vez, Fremdenführerin und Autorin historischer Bücher aus Carcassonne, die in Wien Deutsch sprechen gelernt hat, sagte uns ihre Einstellung zu dieser Region. Diese Gegend ist so interessant. Sagen wir, man muss schon nach dem Süden von Kalifornien gehen, in die Wüste, um wieder so eine Gegend zu sehen, wie man hier sieht. Das ist ganz unwahrscheinlich unbewohnt. Also in der heutigen Zeit, wo man über die Menschen kriechen muss und die Autos springen muss, so nehme ich an, dass es interessant ist, wenn man endlich einmal niemanden mehr sieht. Eine geringe Besiedlung und auf den Landstraßen wenig Verkehr, wenn nicht gerade Weinernte ist. Das ist wirklich auffallend. Faszinierend sind die vielen romantischen Burgruinen, die wie Adlerhorste an den Bergen kleben, sodass man sie kaum noch vom felsigen Urgestein unterscheiden kann. Man darf fast überall hinaufklettern und diese gewaltigen und weithin sichtbaren Ruinen besuchen. Ohne Eintrittsgeld, versteht sich. Heutzutage nennt man die katharischen Schlösser, die teilweise in den Corbières liegen. Die Corbières sind die Ausläufer der Pyrenäen. Termes ist besonders interessant und Dufour, Montségur, das ist der Höhepunkt. Es ist zwar nur eine Ruine, aber wenn man dorthin geht und das besichtigt, hat man einen merkwürdigen Eindruck von einer riesigen Stille, eines Friedens. Und man vergisst ganz, was alles dort passiert ist, nicht wahr? Montségur hat sich ergeben, 1244. Warum ist Montségur so berühmt? Weil Montségur, da wurden 220 Menschen verbrannt, die sich lieber auf den Scheiterhaufen geworfen haben, ganze Generationen, lieber das, als sich zu bekehren zu dem Katholizismus, der hier sehr schlecht vertreten war. Soweit noch einmal unsere Fremdenführerin aus Carcassonne. Bei den Entdeckungsfahrten in dieser Gegend begegnet einem immer wieder das Wort Katharer. Wir fragten zunächst die Einheimischen. Sie wussten aber eigentlich auch nichts Genaues, außer eben Menschen aus dem Mittelalter. Man erzählte uns wohl etwas von den Karthagern. Erst hatte ich ja auch gedacht, Katharer wäre nur ein Hörfehler. Von Hannibal, wie er mit seinen Elefanten durch ihr Land gezogen sei, und von Karl Martell, der auf ihren heutigen Weinfeldern die Araber zurückgedrängt habe. Über diese Brücke, Monsieur, sagte unser Weinbauer. Aber von den Katharern war wenig bekannt, außer eben den vorhandenen Ruinen der Burgen und den noch gut erhaltenen Stadtmauern und Cités, wie zum Beispiel Carcassonne. Eine Verschwörung des Schweigens, wie sich später herausstellte, verhinderte noch nach 750 Jahren, dass in den Schulbüchern mehr als 10 Zeilen über das Drama der Katharer stehen durfte. Nicht etwa, dass man uns nichts sagen wollte, nein. Es wird einfach nichts unterrichtet über diese Zeit, in der das Languedoc von einer blühenden Kulturlandschaft zu einer verarmten Provinz wurde. Die Bürger hatten schon um 1050 hier dieselben Rechte wie die Adligen. Und Städte wie Narbonne, Béziers, Toulouse, Carcassonne, Avignon, wie auch Barcelona, waren fast unabhängige romanische Republiken mit demokratischer Wahlordnung. Eine Wahlordnung der damaligen Zeit lautete zum Beispiel: Wir, die wir ebenso viel sind wie ihr seid, sogar noch mächtiger als ihr, machen euch zum König, falls ihr euch bereit erklärt, unsere Freiheit zu schützen. Wenn nicht, dann nicht. Die Landwirtschaft, in jenen Zeiten die beste Grundlage des Wohlstands, blühte. Anscheinend lebten die Menschen des Midi damals überhaupt in einer allen Möglichkeiten einer schönen Welt aufgeschlossenen Epoche. Auch Feste verstand man wohl zu feiern. So berichtete der Prior von Biglois: 10.000 Ritter strömten zum Fest. Der Graf Raymond ließ durch seinen Seneschall 1.000 Goldstücke an 100 unbemittelte Ritter und 30.000 Gold- und Silberstücke in die Furchen sehen für das Volk, das nach den Ritterspielen auch seinen Freudenanteil haben sollte. Eine Gräfin aus dem Hause Provence krönte mit einer aus 40.000 Gold- und Silberstücken zusammengesetzten Krone den Spielmann Iveta zum König der Troubadoure. So wurde damals eine Hochzeit gefeiert, mit adligen Rittern, Bürgern und den Troubadouren, die in der klangvollen, hochentwickelten okzitanischen Sprache dichteten. Madame de Wes meint dazu: Das heutige Okzitanische, das heißt die Languedoc, ist ein furchtbarer Patois. Es ist nicht schön, jedoch habe ich gehört, das Schöne ausgesprochen von Schauspielern, Schauspielerinnen. Ich muss sagen, diese Languedoc ist so schön. Und dazu möchte ich hinzufügen, dass der Dichter Dante, der italienische Dichter, daran dachte, seine Divina Commedia in der Languedoc zu schreiben. Der Mönch Arnold von Marveille hängte eines Tages seine Kutte an den Nagel und zog fortan von Burg zu Burg, um seine hinter Klostermauern erdachten Lieder vorzusingen. Er erzählt: Der Minnehof der Vicomtesse Adelaide von Carcassonne war überall berühmt und sie selber wohl die gefeiertste Dame von Barcelona bis Florenz und Paris. Ihr Hof war ein Sammelplatz für Heroismus und Poesie und zugleich der keuscheste und graziöseste. Aber Minne macht alle Menschen gleich. Wer minnt, ist würdig. Standesunterschiede gelten nicht vor Gott. Denn Gott richtet nur nach dem Herzen und will nur Empfindungen. Die Vicomtesse war eine fromme Frau, aber ihr Christus war nicht am Kreuze gestorben. Adelaide war eine Katharie, wie sehr viele Troubadoure auch Katerer waren. Immer wieder stößt man auf Katerer. Ich versuchte, mehr über sie zu erfahren. Das war, wie gesagt, gar nicht so einfach, bis ich mehr oder weniger zufällig hörte, dass es in Narbonne sogar eine Société du Souvenir et des Études Cathares, eine Gesellschaft zur Erinnerung und zum Studium des Katharismus, gibt. Sie wurde von Déodat Rocher gegründet, der 1978 im Alter von 100 Jahren und 30 Tagen starb. Sie wird jetzt weitergeführt von Madame Lucienne Julien, die ich besuchte und zunächst nach den Zielen ihrer Gesellschaft fragte. Si nous nous occupons dans la Société du Souvenir et des Études Qatar du Qatarisme, c'est pour essayer de voir la vérité du Qatarisme. Wenn wir uns hier in der Gesellschaft mit dem Katharismus beschäftigen, dann ist es, um die Wahrheit über ihn herauszufinden. Denn er wurde immer wieder verleumdet. Seine Glaubensgrundsätze wurden in einer scheußlichen Weise entstellt. Und deshalb gründete 1948 Déodat Rocher diese Gesellschaft. Ihre wichtigste Aufgabe ist es, alle Dokumente aufzufinden und auszuwerten, um die Verleumdung zu bekämpfen und mehr Glaubwürdigkeit dagegen zu setzen. Der Begriff Katharer ist aber abgeleitet aus dem griechischen Wort Katharoi, das heißt rein. Daher die Bezeichnung reine Christen. Dazu muss man feststellen, dass dieser Name den Gläubigen erst gegeben worden ist, nachdem man erkannte, dass sie die Katharsis, also Läuterung, als religiöses Ziel anstrebten und sich dabei auf das Johannesevangelium stützten, in dem es heißt, die wahren Jünger Christi sind Katharoi. So war es dann recht naheliegend, sie als Katharer zu bezeichnen. Daraus wurde wiederum der Begriff Ketzer abgeleitet. Etwas später entstanden auch noch andere Glaubensgemeinschaften, die aber nach den Namen ihrer Stifter benannt wurden, wie zum Beispiel Waldenser oder Franziskaner. Dagegen wurden die Albigenser erstmals in einer Bulle 1163 erwähnt, Hereticii Albigensis, und waren wiederum ein Sammelbegriff, der sowohl Katharer als auch Waldenser umfasst. Wie schwierig diese Thematik ist, beschreibt Eugen Roll in seinem Buch Die Katharer. Das Katharer-Problem mit seinen historischen, religiösen, philosophischen und politischen Aspekten ruft vielseitiges Interesse wach. Aber selbst wenn das Geschichtsbild der Katharer durch den Fleiß der Historiker an Einheitlichkeit gewinnt, klaffen die Urteile über sie weit auseinander. Die emotionelle Skala reicht von Bewunderung bis zur Verachtung. Je nachdem ihrer Existenz eine geschichtliche Notwendigkeit beigemessen wird oder ob sie als Abschaum der Menschheit betrachtet werden. Solche Urteile gibt es in der Tat. Sie gehen nämlich von der Tatsache aus, dass die Katharer vernichtet worden sind. Also hat die Welt sie abgestoßen, wie sie ja selbst die Welt verachten und ihr Martyrium bejahten. Madame Julien von der Katharer Gesellschaft sagte im Gespräch, la première sanction qui est prise contre les Cathares, c'est en 1065, par conséquent au 11e siècle. Die erste Sanktion, die gegen die Katharer ergriffen wurde, geschah schon 1070, also im 11. Jahrhundert, als die Königin von Frankreich erfuhr, dass ihr Kaplan Katharer sei. Da sie vielleicht eine besonders sanfte und freundliche Person war, schlug sie ihn mit einem Stock und stach ihm mit ihrem Regenschirm, den sie bei sich hatte, in die Augen. Seitdem sprach man damals mehr und mehr vom katharischen Glauben. In der katharischen Glaubensbewegung finden sich christliches und orientalisches Gedankengut. Vor allem die Lehre des Persers Mani, der im 3. Jahrhundert nach Christi Geburt gepredigt hat, blieb nicht ohne Einfluss auf die Katharer. Denn im Orient hielt sich diese Lehre und wurde im 10. Jahrhundert durch den bulgarischen Dorfprediger Bogomil, das heißt der Gottesfreund, erneut zu einer starken religiösen Bewegung. Auch für die Katharer galt, zum Menschen habe das Gute und das Böse beigetragen. Denn Gott als das vollkommene Gute konnte ja nichts Unvollkommenes schaffen. Erst der Sturz Luzifers aus dem Himmel hatte seine Vorherrschaft über Mensch und Materie ermöglicht. Die Aufgabe Christi dagegen war es, die gefallenen Engel über ihre himmlische Vergangenheit zu belehren und sie durch die Verkündung ihrer wahren Bestimmung auf die Rückkehr in den Himmel vorzubereiten. Diese von Christus verkündete Bestimmung zu verwirklichen, war für die Katharer Sinn und Zweck ihres irdischen Daseins. Auf die Frage, warum sie denn trotzdem von der römisch-katholischen Kirche so bekämpft wurden, antwortete Madame Julien. Ils étaient chrétiens. Et l'Église romaine impose des dogmes et dès que l'on n'accepte pas, on est qualifié d'hérétique. Sie waren Christen. Die römische Kirche hatte ihre Dogmen. Und wenn jemand diese nicht ohne jede Diskussion anerkannte, war er ein Ketzer, wie eben die Katharer. Um sie vernichten zu können, erzählte man die ungeheuerlichsten Lügen, um die Bevölkerung glauben zu machen, sie seien die größten Verbrecher. Die Katharer aber waren das, was man heute als Gnostiker bezeichnet. Die Gnosis war eine frühchristliche Religionsphilosophie, die sich in einer Zeitspanne von 500 Jahren ausgebreitet hatte. Der wahrscheinlich größte Gnostiker war Mani, der eine Synthese zwischen dem mystischen Glauben der alten Perser und Griechen und dem christlichen Glauben zu finden versucht hatte. Im Mittelpunkt der Lehre stand das Problem des Bösen. Es sollte dem Menschen ermöglichen, frei zu sein. Man versuchte nun den Katharern zu unterstellen, dass sie an zwei Götter glaubten, den Gott des Guten und den Gott des Bösen. Sie selbst empfanden jedoch den Schöpfer aller Dinge als ein geistiges Wesen, welches zwei Qualitäten beinhaltet, die des Guten und die des Bösen, um dem Menschen die Wahl zu lassen. Die Katharer haben aber nie gesagt, ebenso wenig wie die Manichäer, es gebe zwei Götter. Ich war sehr froh und stolz durch diese Auskünfte von Madame Julien, doch sehr viel Neues zu erfahren. Denn vor gar nicht langer Zeit erst stellte Professor Otto Rombach in einem Artikel fest, allzu wenig weiß man, da ihre Schriften mit ihnen verbrannt worden sind, von den erstaunlich glaubensstarken, guten Leuten des Midi. So nannte man die Katharer, die bis zum bittersten Tod in ihrer urchristlich anmutenden Einfachheit an ihrem Glauben festhielten. Jeweils zu zweit pilgerten ihre schwarz gekleideten Wanderprediger durch das heiße Land, das sich mit seinen letzten Hügeln zu den salzigen Uferseen des Golf du Lion hinuntersenkt. Wenn auch, wie eben wieder gehört, die Quellen und Informationen über die Katharer nur sehr, sehr spärlich sind. Dieser eben zitierte letzte Satz kehrt in wahrer Monotonie in allen Unterlagen fast wortwörtlich immer wieder. Einer schreibt vom anderen ab. So einfach ist das. Leider ging es aber damals nicht ganz so romantisch zu, wie uns Madame Julien schildert. L'Inquisition avait trouvé un moyen de déceler les Cathares en disant que lorsqu'ils étaient vêtus de noir, qu'ils étaient maigres et pâles, ça ne pouvait être que des Cathares. Die Inquisitoren sagten, wenn jemand schwarz gekleidet war, bleich und mager, müsse es ein Katharer sein. Dabei ist es doch wohl logisch, dass man nicht Katharer sein muss, selbst wenn man blass und mager aussieht und schwarz gekleidet ist. Die Ernährung war ja damals auch noch nicht so reichlich wie heutzutage. Wir wissen, dass die Katharer Vegetarier waren und nicht mal Eier aßen. Sie waren von sehr hoher Moral und führten ein so perfektes Leben, dass die Bevölkerung am Mittelmeer, die sie liebte, sie die Perfekten nannte. Es gab zwei unterschiedliche Gruppen bei den Katharern. Einmal die Gläubigen, die der Glaubenslehre folgten, aber wie alle anderen Menschen lebten, also arbeiteten, heirateten und Kinder zeugten und auch durchaus am gesellschaftlichen Leben teilnahmen. Es gab andererseits gewissermaßen die katharischen Geistlichen, die guten Menschen, les bons hommes, der einzige Titel, den sie sich gaben. Wenn ein Gläubiger die Weihe, das Consolamentum, empfangen hatte, verpflichtete er sich, niemals mehr Fleisch zu essen, keusch zu leben und sein Leben dem Predigen, der Krankenpflege oder der Kindererziehung zu widmen. Die Bonshommes lehrten, dass man sein Leben vergeistigen müsse und dass das Menschen-Ich, die Seele, während des irdischen Daseins im Körper gefangen sei. So trugen sie auch ihre schwarzen Kleider aus Trauer über die Kerkerhaft der Seele in unserer Welt der Finsternis. Ihr wichtigstes Gebot lautete? Niemand hat das Recht, ein anderes Wesen zu töten. Sie waren also Pazifisten durch und durch und darum auch vermutlich Vegetarier. Durch ihren Glauben bekamen sie eine ganz andere Einstellung zum Tode. So wird vielleicht ihre willige Bereitschaft zu ihren Opfergängen und zum Martyrium verständlicher. Auch viele Troubadoure standen, wie gesagt, der katharischen Glaubensbewegung nahe, verbreiteten die Lehre und waren auch bereit, als Katharer zu sterben. Anfangs konnten sie noch frei schreiben, doch schon bald wurde ein öffentliches Eintreten zu einer großen Gefahr für den Verfasser. So waren die Dichter gezwungen, die Texte verschlüsselt vorzutragen, weswegen man dann heute leicht zu solchen Bemerkungen kommen kann, wie Madame Devese. Ich habe ungefähr einen Band von 500 bis 600 Gedichten von Minnesängern und eines ist langweiliger als das andere. Also ich hoffe, dass ein Sinn darin enthalten ist, der politisch ist. Denn ansonsten schlafen einem die Füße ein. Es ist weitaus mehr als eine Hypothese, wenn unser anfangs erwähnter Autor Gérard de Sède nachzuweisen versucht, dass viele Lieder der Troubadoure, die immer wieder nur die Liebe zu einer schönen Frau zum Thema haben, nicht einem menschlichen Wesen galten, sondern dem Symbol des katharischen Glaubens, der höchsten Liebe. So entschlüsselte ja auch unser anfangs gesungenes Lied Che Canto. Es gibt eine Regel, nach der der Schlüssel des Textes nicht außerhalb, sondern innerhalb des Textes liegt. Zunächst die Übersetzung des Liedes. Vor meinem Fenster ist ein Vögelchen. Die ganze Nacht singt es. Es schließt kein Auge. Es singt, was es singt. Es singt nicht für mich. Es singt für meine Freundin, die mir nahe ist. Vor meinem Fenster ist ein Mandelbaum, aus dem weiße Blüten sprießen wie von Papier. Sieh die Berge, wie hoch sie sind. Sie verdecken mir meine Freunde. Wenn ich wüsste, wo ich sie sehen kann, wo sie wiederzufinden, ich würde das Wasser überqueren, ohne zu ertrinken. Gérard de Sède interpretiert die Verse. Man findet den Schlüssel schon in der ersten Strophe. Das Lied ist in der Sprache der Vögel. Damit wird die Lektüre einfach. In der schwarzen Nacht, der Unterdrückung, singt ein wachsamer Vogel. Der einzige Vogel, der nachts singt, ist die Nachtigall. Sinnbild für die Leiden Christi, wie sie ähnlich auch das Languedoc ertragen musste. Er singt, was er singt, oder anders gesagt, er kann nur von wenigen verstanden werden. Er singt nicht für einen einfachen Sterblichen, sondern für die katharische Lehre, symbolisiert durch die Dame und hier noch durch den geheimnisvollen Mandelbaum, der Blanche Fleur, auf Deutsch weiße Blüte, Deckname für die höchste Liebe. Es ist schon ein richtiges Abenteuer, wenn man sich mit unserer Vergangenheit beschäftigt und immer mehr bemerkt, wie viele ungelöste Rätsel es noch gibt. So versucht man bis heute zum Beispiel die Hintergründe des Parsifal-Epos zu erforschen. Schon 1823 fragte Jakob Grimm in einem Brief interessiert, warum wird der Einsiedler Trevisan beständig der gute Mann genannt? Wobei zu bemerken ist, dass Mann und Mensch im Französischen und Okzitanischen dasselbe Wort ist. Und sein Briefpartner, der Germanist Karl Lachmann, stellt fest. Übrigens lässt Wolfram hier und da ketzerische Meinungen erkennen. Er lobt nie die Jungfrau Maria und leugnet ausdrücklich die Unseligkeit der Heiden. Auch unsere Historikerin aus Carcassonne, Madame Devese, hat ihre eigene Meinung. Das ist der schönste Gedanke, den man haben kann, wenn man an einen solchen Menschen denkt, wie der Raymond Roger Trincavel, der eben in Carcassonne seine Residenz hatte, nicht wahr, aber auch über alle Schlösser und Burgen in den Corbières etwas zu sagen hatte. Und dass Wolfram von Eschenbach, ihr berühmter Minnesänger, nicht wahr, in diesem Raymond Roger Trincavel, der im Laufe des Kreuzzuges ums Leben gekommen ist, dass er in ihm den Parzival sah und damit das Thema dem Wagner weitergegeben hat. Parsifal, das Urbild eines christlichen Ritters, wird durch viele Abenteuer und Prüfungen gereift zum Hüter des Grals, dem König der Gralsburg. Vieles aus diesem Epos glaubt man geschichtlich belegen zu können und es gibt vermutlich fast so viele Thesen wie Forscher. Eine Suche aber hat bis auf den heutigen Tag nie aufgehört und beschäftigte schon Generationen von Menschen, mindestens ebenso wie die Suche nach Atlantis oder Rungholt, die Suche nach dem Gral. Eine Deutung gibt Otto Rahn in seinem Buch Kreuzzug gegen den Gral. Es ist wohl das engagierteste Buch über die Katterer und ist in den 30er Jahren erschienen. Otto Rahn hat darin seine eigenen Entdeckungen aus Burgen, Höhlen und Archiven zusammengetragen. Für ihn war Montségur, die Gralsburg, der Tempel des Geistes der Wahrheit. Rahns Tod wurde nie geklärt. Er wurde friedlich sitzend, erfroren, im wilden Kaisergebirge gefunden, 35-jährig. So wie dies auch bei den Katterern eine Möglichkeit der Selbsttötung war. Inmitten der Einöde erhebt sich ein unbeschreiblich wilder Felsen, so hoch, dass der Gipfel bisweilen in das goldene Wolkentor ragt. Senkrecht recken sich seine Mauern hinauf zu den Mauern einer Burg, die Montségur heißt. Als ich einmal auf der Straße der Katari zum Gipfel hinaufstieg, traf ich einen alten Schafhirten, der mir folgende Legende erzählte. Als Montségurs Mauern noch standen, hüteten in ihnen die Katari, die Reinen, den heiligen Gral. Montségur war in Gefahr. Luzifers Heerscharen lagen vor seinen Mauern. Den Gral wollten sie haben, um ihn wieder in das Diadem ihres Fürsten einzusetzen, woraus er bei dem Sturz der Engel auf die Erde gefallen war. Da kam in höchster Not vom Himmel eine weiße Taube und spaltete mit ihrem Schnabel den Berg. Esclamonde, die Gralshüterin, warf das kostbare Heiligtum in den Berg. Der schloss sich wieder. So wurde der Gral gerettet. Als die Teufel in die Burg eindrangen, kamen sie zu spät. Erbost verbrannten sie alle Reinen unweit des Burgfelsens auf dem Corps de Cremat, dem Scheiterhaufenacker. Otto Rahn lässt drei Zeilen von Wolfram von Eschenbach folgen. Ihn ließ auf Erden eine Schar, die wieder zu den Sternen flog, weil ihre Reinheit sie heimwärts zog. Carlo Buye vende Laura, planto sona gallado, ay, oh, planto sona gallado. Trovo sa feno al pedal foc, trovo sa peno al pedal foc, triste desconsolado, ai, oi, triste desconsolado. Monsieur Tortosa, ein Lehrer aus Sijon, sang dies alte Lied in okzitanischer Sprache. Dazu bleibt nachzutragen, 1245, ein Jahr nach dem Fall der Burg von Montségur, wurde von Papst Honorius III. Die okzitanische Sprache verboten, mit der Begründung, sie sei die Sprache der Ketzer. Aber ich will Verfolgung und Untergang der Katterer nicht vorwegnehmen, darüber mehr im zweiten Teil dieser Sendefolge. Die Katterer, eine Glaubensgemeinschaft des Mittelalters, Manuskript und Produktion der Sendung Gerlach Fiedler, Redaktion Achim D. Müller. Den zweiten Teil dieser Sendefolge, der dann von der Verfolgung und dem Untergang der Katharer erzählt, können Sie am Mittwoch ebenfalls um 15.30 Uhr auf dieser Welle hören. Zum Ausklang haben wir jetzt noch einen höfischen Tanz aus Frankreich. Thank you. Mit dem Danse Royale ging der Schulfunk für alle für heute zu Ende. Morgen dann um 15.30 Uhr der Musikreport, Musik von der andalusischen Gruppe Yarja. Der Schulfunk für alle. Die Katara. Verfolgung und Untergang. So heißt der zweite Teil der zweiteiligen Sendefolge von Gerlach Fiedler. Katara, auf Deutsch die Reinen, so nannte sich eine christliche Glaubensgemeinschaft, die zwischen dem 10. und 14. Jahrhundert in den meisten Ländern des westlichen und südlichen Europas verbreitet war. Als der französische Rundfunk vor einiger Zeit eine Sendereihe von 10 Folgen über die Katara ausstrahlte, musste man sie alsbald wiederholen. So groß war das Interesse und die Betroffenheit darüber. Wobei es für alle Beteiligten am erstaunlichsten war, festzustellen, wie wenig man im eigenen Lande über seine Historie unterrichtet war. Dabei hatte in damaliger Zeit in Frankreich eine machtpolitische Wende begonnen, wodurch der König von Frankreich den Süden Frankreichs in seinen Besitz genommen hatte und damit dem größeren Frankreich einen entscheidenden Schritt näher kam. Madame de Vez, Schriftstellerin, Historikerin und Fremdenführerin aus Carcassonne, meint dazu lakonisch: Im Übrigen sind die Deutschen weitaus mehr interessiert an den Katarern, nicht wahr, als andere Leute. Warum? Ich kann Ihnen das nicht sagen. Wobei zu bemerken wäre, dass die Katarer 1163 auch in Köln zuerst erwähnt wurden, wo sie zwar schon 20 Jahre früher auftauchten, aber nie eine große Rolle spielten. Überhaupt hatten die Katarer selbst kein politisches Programm. Und wenn sie sich mit politischen Mächten einließen, wurde es ihnen immer zum Verhängnis. Dagegen fühlten sich die meisten Troubadoure, die französischen Minnesänger, der katarischen Glaubensbewegung stark verbunden. So ist insbesondere Père Cardinal in allen seinen Liedern für die Katarer eingetreten. Er war einer der bedeutendsten Liedermacher seiner Zeit und deshalb wird ihm auch das Albigenser-Epos zugeschrieben. Mag auch die heilige Kirche und ihrer Prediger Wort uns Unrecht tun und schaden, wir ihnen nicht jedoch. Wir flehen zu Jesu Christ, der aller Gnade Hort, dass er beim Papst uns solchen Fürsprech geben woll, der mit der heiligen Kirche Versöhnung uns besorg. Was zwischen uns und ihnen an Recht und Unrecht schon geschah, das legen wir vor Christi Richterthron. So versöhnlich klang es anfangs noch. Später wurde der aus ritterlichem Geschlecht stammende Troubadour Père Cardinal sehr viel deutlicher. Die schnöden Pfaffen seht mir an. Zu ihnen strömt von weit und breit der Stolz, der Trug, die Lüsternheit. Im Treubruch stehen sie oben an. Sie bieten uns gern Ablass an, nehmen dafür, was wir erspart. Ihr Eigengut liegt wohl verwahrt, wo es Gott und Mensch nichts helfen kann. Sie kriegen alles mit der Zeit. Da hilft kein Schutz und kein Verbot. Sie fürchten weder Sünd noch Gott, in Wort und Tat kein Hässlichkeit, Land zu erschleichen stets besorgt, und wird davon manch Auge feucht, ihr Herze trachtet unerweicht, nur danach, wie ihr Bauch gedeiht. Der deutsche Kulturphilosoph Karl Fossler schreibt in seinem Buch über diesen Troubadour die wohl richtigen Zeilen: Wie viel reicher und kühner hätte Kardinal in den Tagen Luthers und Huttens sein Wesen entfalten, und wie viel gewaltiger es auch in der Satire auswirken können. Unwillkürlich muss man an jene Tage denken, wenn man die Grimmen Cervantes, das sind die Troubadour-Lieder, liest, die er über die Schmach dieser Zeit gesungen hat. Wenn man sich mit der katharischen Glaubensbewegung auseinandersetzt, fallen einem pausenlos Assoziationen ein, nicht nur der 300 Jahre später stattfindende Protestantismus, wie eben gehört. Das reicht bis in die heutige Zeit, da es wieder in Frankreich einen Bischof gibt, der sich offen gegen Rom stellt. Oder man denkt an die vielen, vor allem jungen Menschen, die sich heute den indischen Gurus zuwenden, um einerseits ihre Unzufriedenheit zum Ausdruck zu bringen und andererseits glauben, sich reineren Erkenntnissen zuwenden zu müssen. Meditative Übungen waren auch den Katarern nicht unbekannt, und wegen ihrer ausgesprochenen Abneigung gegen Kirchengebäude hielten sie ihre Andachtsübungen unter freiem Himmel ab. Allerdings gibt es den Katharismus heute nicht mehr, wie uns Madame Julienne Lucien von der katharischen Gesellschaft in Narbonne auf unsere Anfrage eindeutig versicherte. Non. La religion Qatar en tant que religion a été un phénomène du 13e siècle. Nein, die Religion der Katharer war ein Phänomen des 11., 12. und 13. Jahrhunderts. Heutzutage gibt es allerdings noch Leute, die sich als Katharer bezeichnen. Aber das sind Phantasten. Es gibt keine katharische Religion mehr und keine Katharer. Ich betone das deswegen nochmals besonders, weil nämlich ein englisches Fernsehteam, das ab 1972 10 Jahre lang 3 große Dokumentationsfilme, unter anderem auch über unser Thema, drehte, merkwürdigerweise behauptete: Viele der Bewohner dieser Gegend bekannten sich zum katharischen Glauben und mussten Fürchterliches erleiden. Das ganze Gebiet ist von ihrem Blut getränkt und die Erbitterung darüber hat sich bis zum heutigen Tag erhalten. Jetzt, da sie keine Inquisition zu fürchten haben, machen viele Bauern keinen Hehl aus ihrer Sympathie für die Katharer. Es gibt sogar eine katharische Kirche und einen katharischen Papst, der bis zu seinem Tode im Jahre 1978 in Ark residierte. So zu lesen in dem Buch Der Heilige Gral und seine Erben von Henry Lincoln über die Dreharbeiten und Recherchen zu diesen Filmen. Bei dem erwähnten Papst handelt es sich aber um den Gründer der von mir besuchten und soeben zitierten Société du Souvenir et des Etudes Cathares, dem in der Tat 1978 in Arc verstorbenen Deodat Rocher, und nicht um einen katharischen Papst. Erwähnenswert ist das eigentlich auch alles nur, um wieder festzustellen, wie wenig in Wahrheit wirklich bekannt und vor allem nachweisbar ist. So sagt Madame Julien von der katharischen Gesellschaft in Narbonne auf die Frage, wo man Dokumente gefunden hat: On a trouvé quelques pages d'un document cathare à la bibliothèque de Carcassonne. Einige Seiten eines katharischen Dokuments fand man in der Bibliothek von Carcassonne. Sie heißen Die geheimnisvolle Seele. Andere fand man in Italien, wieder andere in Lyon, Le Rituel Cathare. Und das letzte entdeckte ein belgischer Gelehrter in Irland, in einer Dubliner Bibliothek. Nun hoffen wir noch mehr zu finden. Wir wissen nur nicht wo. Also immer noch Erforschung, aber auch viel Spekulationen über eine Religion, deren größtes Mysterium, ihre direkte Verbindung zu Gott nämlich, bis auf den heutigen Tag ein Geheimnis blieb. Deren esoterisches Gedankengut höchstens in den Liedern der Troubadoure enthalten ist und das auch nur mehr oder weniger verschlüsselt. In den Scheiterhaufen der Inquisition verbrannten nicht nur die Menschen, sondern auch deren Schriften. So beschränkt sich eben unser heutiges Wissen leider fast ausschließlich auf offizielle kirchliche Quellen, wie zum Beispiel die Protokolle der Inquisition. Diese sind natürlich sehr einseitig. Das Abendland war um das Jahr 1000 christlich. Die Päpste, theoretisch Statthalter desjenigen, dessen Königreich nicht von dieser Welt ist, hatten ein Reich geschaffen, das sehr wohl in dieser Welt war. Da sogar Kaiser und Könige sich dem Papst unterordnen und seinen Weisungen folgen mussten, sonst drohte ihnen der Kirchenbann, war es für den normalen Sterblichen erst recht fast undenkbar, eine andere Meinung zu haben. Es bedeutete oft den Verlust des Lebens. Umso erstaunlicher ist es, dass sich überhaupt eine religiöse Bewegung wie die der Katharer in Italien, Deutschland, aber vor allem im Süden des heutigen Frankreich so verbreiten konnte. Die reine Lehre machte in der zweiten Hälfte des 12. Jahrhunderts den wahren Siegeszug durch die romanischen Provinzen. Ritterschaft, Bürgertum und selbst der Klerus sahen nur noch in den Perfekten der Katharer, den Parfaits, die Verkünder des wahren Evangeliums. Es hätte nicht viel gefehlt, so wäre Roms Machtstellung in der Provence, im Languedoc, endgültig unterbrochen worden. Nie und nimmer konnte ein Land mit mehr Recht sich geistiger Freiheit und religiöser Duldsamkeit rühmen als Rumänien. Alle Meinungen durften sich unbeengt zu Wort melden. Alle Glaubensbekenntnisse waren gleichberechtigt und Klassengegensätze gab es so gut wie nicht. So waren fast alle Adlige des Landes katharische Gläubige, die die Perfekten in ihren Burgen ehrfurchtsvoll empfingen und ihnen die Erziehung ihrer Kinder anvertrauten. So schrieb Otto Rahn in seinem Buch Kreuzzug gegen den Gral. Die Kirche gab übrigens zu, dass diese Entwicklung durch Pflichtvergessenheit, Selbstgefälligkeit und Verweltlichung des Klerus gefördert wurde. Vor allem aber durch ihre Korruptheit war die Autorität der Kirche beim Volk im Schwinden. Papst Innozenz III. Versuchte seine Macht durch politische Schachzüge zu stärken und schrieb 1204 an König Philipp II. August von Frankreich, er möge doch den Grafen Raimund VI. Von Toulouse aus dessen Land verjagen. Dafür versprach er ihm dessen Güter und alles eroberte Land, damit endlich die Ketzerei der Katarer wirksam bekämpft werden könne. Er stieß auf taube Ohren. Daraufhin entsandte er einen Legaten, den päpstlichen Gesandten Peter von Castelnau, nach Toulouse, um den Grafen exkommunizieren zu lassen. Nachdem der Gesandte aber alsbald von einem Unbekannten ermordet wurde, bekam der Papst endlich die lang erhoffte Möglichkeit, zum Kreuzzug gegen die Ketzer, die Katerer, aufzurufen. Der Graf von Toulouse war Herr von Okzitanien. Zu seinen Besitzungen gehörte das Herzogtum Narbonne, die Markgrafschaft Provence westlich der Rhone, viele Grafschaften und erstreckte sich bis Aquitanien. Seine Oberlehensherren für Teile seines Landes waren der deutsche Kaiser, der französische König, der englische König und der König von Aragon. So groß sein Besitz auch war, fürchtete er eine Machtprobe und unterwarf sich bedingungslos dem Papst. Nackt bis zum Gürtel musste er schwören, die Ketzerei auszurotten und sich dem Kreuzzug anzuschließen. Danach wurde er vor allem Volk mit Ruten ausgepeitscht. Aber schon 60 Tage später wird Raimund unter einem Vorwand erneut exkommuniziert. Seine völlige Vernichtung war das Ziel Roms, so wie Rom auch weiter auf einem Kreuzzug bestand. Damit begann ein Krieg, der unter dem Namen Albigenserkrieg in die Historie eingegangen ist. Ein Kirchenkonzil, das 1165 in Albi stattgefunden hatte und auf dem die Lehren der Katharer verurteilt wurden, war wohl verantwortlich für diese Namensgebung, mit der man auch die katharische Glaubensbewegung bezeichnete. Nachdem in allen Ländern Europas zu diesem Kreuzzug aufgerufen worden war, mit Versprechungen auf reiche Beute und Ablass aller Sünden, wälzte sich 1209 ein riesiges Heer von Rittern, Pilgern, aber auch Wegelagerern von Lyon zunächst auf Béziers zu. Madame de Vez, die Fremdenführerin aus Carcassonne, schildert diese Zeit sehr anschaulich. Der Papst Innozent III., der hat nur den Namen von Innozent, ansonsten war nichts Innozent an ihm. Der hat natürlich seine Arbeit gemacht und der hat müssen einen Kreuzzug gegen die Katharer predigen, denn sonst hätten die das Übergewicht in Südfrankreich, was sie eigentlich schon hatten, nicht wahr? Er hat eigentlich nur seine Arbeit gemacht und hat nicht dabei gedacht, um den Pass zum Himmel zu erringen, die Menschen, die hier runterkamen, für 40 Tage, etwas auch, was in der französischen Geschichte erwähnt werden könnte, besonders im Zusammenhang mit Deutschland, wo man doch immer vom Dritten Reich spricht, könnte man auch erzählen, dass die Nordfranzosen es nicht gescheut haben, alle Menschen hier umzubringen, umzulegen oder zu verbrennen, nicht wahr? Also das scheint in den Menschen schon gelegen zu sein, dass die einen nicht besser sind als die anderen. Als sie nämlich nach Béziers kamen, nicht wahr, die Kreuzfahrer, für 40 Tage konnten sie also diese Ablässe erhalten. Zum Beispiel, es ist sehr amüsant für mich, weil ich Historiker bin, dass diese Leute runtergekommen sind, weil sie für 40 Tage dieselben Ablässe bekommen haben, wie jene, die ins Heilige Land gegangen sind, nicht wahr? So dass das ein guter Vertrag war. Denn Innozent III. Hatte ihnen dieselben Ablässe versprochen gegen die Ausrottung der Katharer. Also es ist für mich unmöglich zu verstehen, dass je mehr ich töte, desto schneller ich in den Himmel komme, nicht wahr? Und in Béziers am 22. Juli sind die Kreuzfahrer rein, haben die guten Katholiken in der Kirche verbrannt, mit den Priestern dazu, nicht wahr? Und dann sind die Häuser gegangen und haben alles ausgeraubt und haben die Leute abgeschlachtet. Und der Führer der Kreuzfahrt soll gesagt haben, nicht wahr, als ihn der Herzog von Burgund oder ein anderer großer Herr von Nordfrankreich fragte, wie solle man denn erkennen, unterscheiden die Katharer von den Katholiken, war die Antwort, tötet sie alle, Gott wird sich seine raussuchen. Und das ist wieder für Sie Deutsche interessant, denn es ist Cäsar von Heisterbach, ein deutscher Zisterziensermönch, der uns das überbracht hat. Sie wurden alle getötet. 20.000 Männer, Frauen, Kinder. Der Untergang von Béziers bildete aber erst den Auftakt für die weiteren Vernichtungszüge. Otto Rahn beschreibt die Teilnehmer sehr plastisch. Die Zusicherung der Kirche, dass alle Kreuzfahrer sich das ewige Leben erkämpfen und mit reicher Beute beladen 40 Tage später wieder nach Hause zurückkehren können, hat ihre Wirkung nicht verfehlt. Aus allen Teilen des Abendlandes kommen immer neue Rekruten. Die ganze Christenheit will gegen die Languedoc ziehen. Aber welcher Wirrwarr in dieser Armee Jesu Christi. Ihr voran reitet der finstere, unversöhnliche Erzabt von Citeaux, der Führer der christlichen Streitmacht gegen die albigensischen Ketzer. Einem apokalyptischen Reiter gleich jagt er in flatternder Mönchskutte in das Land, das seinen Gott nicht anbetet. Ihm folgt das Dies Irae singende Heer von Erzbischöfen, Bischöfen, Äbten, Priestern und Mönchen. Neben den Kirchenfürsten ritten die weltlichen Fürsten in ihren gleißenden Rüstungen aus Stahl, Silber und Gold. Dann kommen die Raubritter mit ihren verwahrlosten Reisigen, Robert ohne Habe, Guy Trinkkeinwasser und wie ihre Namen alle heißen. Und dann die Söldner und Bauern und dann zu Tausenden und Abertausenden Europas lichtscheues Gesindel. Die Ribauds, Hurenknechte, die Truands, Leichenfledderer und in den Venustempeln auf vier Rädern die Dirnen aus aller Herren Länder. Ich will weitere Einzelheiten verschweigen. Soweit Otto Rahn. Der Kreuzzug, der die Occitanier völlig ahnungslos und ungerüstet überrollt hatte, sollte nur 40 Tage dauern, er dauerte aber insgesamt 20 Jahre und war längst zu einem Eroberungsfeldzug geworden. Erst durch das Eingreifen des Königs von Frankreich, Ludwig des Heiligen, wurde er 1229 beendet. Der Friedensvertrag von Meaux, den der Graf von Toulouse, inzwischen der Sohn, Raimund der Siebte, in entwürdigender Weise im Büßerhemd im Notre-Dame in Paris entgegennehmen musste, enthielt schwerste Bedingungen. Er beließ dem Grafen zwar noch einen Teil seines Landes, jedoch hatte es als Erbteil an seine Tochter zu fallen und die wurde sogleich mit dem neunjährigen Bruder des französischen Königs verheiratet. Die anderen Gebiete behielt der König von vornherein für sich oder überließ sie der Kirche als Reichslehen. Wenn der Papst auch vielleicht nur den Glauben seiner Kirche in den bedrohten Gebieten hatte retten wollen, so hat er doch die Vormachtstellung Frankreichs im Süden ermöglicht. Dazu sagt der Troubadour Père Cardinal sehr deutlich und eindrucksvoll seine Meinung. Durch Kirchenraub und durch Verrat beherrscht das Pfaffentum die Welt. Hat Könige sich unterstellt, die herrschen sollten, in der Tat. Da wusste Karl Martell noch Rat. Der war kein Tor wie heute die Herren, die alles jedem Pfaff gewähren, was ihm beliebt, ob krumm, ob grad. Lass dich begraben, Ritterschaft, und dass kein Wort dich künde mehr. Verhöhnt bist du, und ohne Ehr. Kein Toter hat so wenig Kraft, du wirst geknetet und verpfafft. Der König hebt dein Erbe auf, und all dein Recht ist Trug und Kauf, und also seist du abgeschafft. Mutige Worte in der damaligen Zeit. Die hohen Forderungen, die die Katharer sich selbst stellten, kehrten sich gegen sie, denn die Welt, die sie einst verachteten, nimmt sie jetzt nicht auf. Politik und Religion verbündeten sich, um den Katharismus zu vernichten. Denn während sich sonst allenthalben die weltliche und die geistliche Macht befehdeten, standen sie gegen die Katharer erstaunlich einmütig beisammen. Ein friedliches Leben war den Katharern nicht vergönnt. Der Schriftsteller Jean Blum schreibt in seinem Buch Le Message de Qatar: Ganze Städte wurden zerstört und ihre Bevölkerung unbarmherzig niedergemetzelt. Man kann die Verluste nur annähernd beziffern. Napoleon Perrat übertreibt vielleicht, wenn er die Toten auf über 1 Million schätzt, aber auf jeden Fall sind es einige Hunderttausend. Die reichste und blühendste europäische Kulturlandschaft ist zur Wüste geworden. Aber noch ist die Organisation der katharischen Glaubensbewegung intakt. Immer noch scharen sich in den 6 Bistümern die Gläubigen um ihre Asketen, die Perfekten. So schreibt der Historiker Arno Borst in seiner Dissertation: Es werden in Südfrankreich noch im Jahre 1225 Konzilien der katharischen Gemeinden abgehalten. Die Ausdehnung des katharischen Bekenntnisses ist weiterhin sehr groß, Aber dem Anschein nach ist die Missionstätigkeit fast ganz zum Stillstand gekommen. Ansonsten ist ein Großteil der Bevölkerung mit den Katarern eng verbunden, wenn auch jetzt schon die meisten nur noch in den Landgemeinden Unterschlupf finden oder nach Italien abwandern. In Deutschland finden wir ihre Spuren immer noch am Rhein, von Köln bis Straßburg, aber auch bis Goslar und Erfurt hin werden sie entdeckt. Insbesondere der grimmige Konrad von Marburg verbrennt die Ketzer in Scharen. Es begann die Zeit der Inquisition. Seit sich überall im Lande Spione der Inquisition befanden, jagte man die Katarer, um sie auf die Scheiterhaufen oder ins Gefängnis zu werfen, was unter den damaligen Verhältnissen auch schon grausam genug war. Soweit Madame Julia. 1233 wird die Inquisition mit Sitz in Toulouse eingerichtet. Jeder über 14-Jährige muss der Häresie abschwören. Niemand darf ein altes oder neues Testament besitzen, damit nur die Priester es auslegen können. Das Lesen der Bibel in der Sprache des Volkes ist grundsätzlich verboten. Die Folgen reichen bis in die heutige Zeit, denn die Kinder wurden bis vor kurzem bestraft, wenn sie in der Schule Patois sprachen. Das zentralistische Frankreich war bemüht, andere Sprachen als das Französische auszurotten. Das Schwinden aller guten Sitten, beklagt der Troubadour Giraud de Bronnay. Schwer, sag ich, ist die Zeit. Ihr habt's ja noch gekannt, wo Lust in Ehren stand und alle Artigkeit. Da gab's, das schwört mir jetzt, kein hölzern Folterpferd und Bauern abgezehrt zum Reiten draufgesetzt. Dies ist ein Treiben hässlich roh vertiert, drob man verkommt und Gottes Heil verliert. Da zogen zum Turnier die Ritter Schmuck und Reich. Und von dem schönsten Streich sprach man noch Jahre schier. Heut steht zu höchst an Wert, wer Schafe raubt und pflöckt, mir gilt der Schmach bedeckt, der Minnedank begehrt, mit Händen, die ein blöken Tier gepackt, von Kirchen oder Pilgern Raub gesackt. Ich selbst, der auserlost, das Lob der Besten sang, stehe heut bestürzt und bang und weiß mir keinen Trost. Wo Kurzweil man gesehen, tönt nur Geschrei daher. Und bald gilt wohl die Mär von Brettmaß ganz so schön, bei denen dort am Hof wie ein Gedicht als Jahr und Zeit und edler Tat bericht. Die Herzen aufzuglühen, die allzu lang erstarrt, ziemt's nicht, die alte Art aufs Neu ans Licht zu ziehen? Wie schwer müssen diesem Dichter seine Worte gefallen sein. Man kann nur versuchen, seine Trauer nachzuvollziehen, wenn man liest, dass jeder verhört wurde, der je mit Ketzern Umgang gehabt hatte. Dass jeder, der einen Ketzer nennen konnte, einer Belohnung sicher war. Umgekehrt wurde auch einer bestraft, wenn er verschwieg, was er wusste. Dem Denunziantentum war Tür und Tor geöffnet und manch einer befriedigte in jenen Tagen seine ganz persönliche Rache. Solche Feststellungen kommen einem nicht unbekannt vor, und eigene Erinnerungen werden wach. In die Hände zweier Dominikanermönche, Pierre Sella und Guillaume Arnaud, wurde das Schicksal von Abertausenden von Menschen gelegt. Die Inquisition wurde durch sie zu einer Institution, die für Jahrhunderte die zivilisierte Welt beherrschte. Auf der anderen Seite überzog ein großes Heer von Helfershelfern der Katarer das Land mit einem geheimen Nachrichtennetz. Man wusste so genau, wo man sich verstecken und wo man Hilfe erwarten konnte. Viele der guten Menschen flüchteten in Höhlen, die nun zu ihrer Kirche unter der Erde wurden. Sie wurden aber auch für viele zum Grab, da man sie dort einmauerte, wenn sie entdeckt worden waren. Als 1242 der meistgehasste Inquisitor Guillaume Arnaud unweit von Carcassonne überfallen und getötet wurde, begann der letzte Akt der Katarer-Tragödie. Der Reitertrupp war nämlich von einer der letzten Festungen der Katarer, der Festung Montségur, gekommen. Professor Otto Rombach schildert. Montségur, das ist in der Geschichte der Katarer ein mythischer und geheiligter Berg. Auf seiner unwegsamen Höhe hatten die Katarer ein unbezwinglich scheinendes Asyl gefunden, dankbar der Herren dieser Festung, die heute noch in Legenden wie aus einer Minnesänger-Handschrift weiterlebt, der schönen Esclamonde von Foix. In ihre Mauern hatten sich Scharen von Katarern geflüchtet. Getreide schafften die Bauern hinauf. Selbst in der Zeit der strengsten Umzingelung schienen die Eingeschlossenen noch aus den Tälern versorgt zu werden, wo die letzten Vollkommenen nachts in ihren Gemeinden, die sich in Höhlen und Wäldern verborgen hielten, geweihtes Brot und Ermutigung spendeten. Angeblich ging den Belagerten auf ihrer kahlen Höhe sogar die Nachricht zu, sie dürften auf ihre Errettung hoffen. Kein geringer als Friedrich II., der Staufenkaiser, rücke aus seinem Südreich zu ihrer Befreiung heran. Mit ihm und mit anderen Fürsten hatte der Graf von Toulouse ein Bündnis gegen den König von Frankreich geschlossen. 9 Monate lang haben die Ritter den Montségur verteidigt, bis sie sich endlich geschlagen gaben. Wie es heißt, am Palmsonntag des Jahres 1244. Sie, die nicht mehr um ihren Besitz, sondern nur noch um ihre Freiheit gekämpft hatten, wurden zwar begnadigt, allerdings nur zum Dunkel der Verliese von Carcassonne. Manche aber nahmen lieber, bevor der Auszug aus der Burg begann, das Konsulamentum der Katharer. Dann sind sie, über 200 Vollkommene, wie im höheren Sinn befreit, gemeinsam hinabgewandert an jenem Platz, den man noch heute den Scheiterhaufenacker heißt. Sie hatten es vorgezogen, sich selber sterben zu lassen. Als letzte und stärkste Festung fiel im Verlauf des Winters 1255-56 Kerebus an der Grenze zum Roussillon. Nach dieser Schilderung ist man merkwürdig berührt, wenn der Historiker Arno Borst 1953 in seiner Dissertationsarbeit feststellt: Aus dem Blut der Katharer ist keine neue Saat erwachsen. Der Katharismus zieht sich in die Winkel zurück, um dort allmählich zu verlöschen, soweit es ihm die Inquisition gestattet, sich selbst zu überleben. Wir haben keine Ursache, dieses Scheitern eine Tragödie zu nennen, denn die Katharer selbst ersehnten sich dieses völlige Scheitern an der Welt. Das, was sich als notwendiger Ablauf enthüllte, war ihr freiwillig gewähltes Ziel. Man kann natürlich zu so einer Einstellung kommen, wenn man davon ausgeht, dass die Katharer alle Materie, als vom Teufel geschaffen, ablehnten. In Konsequenz davon sahen sie auch in Christus wohl Gottes Sohn, aber als ein geistiges und nicht ein fleischliches Wesen und das Kreuz, an das er geschlagen worden war, als Manifestation des Bösen. Die Menschenseele sollte sich durch Überwindung des Körperlichen zu Gott hinwenden. Und dazu brauchten sie nicht die Kirche Roms als Mittlerin. Sie wollten keinen Glauben aus zweiter Hand, sondern unmittelbare und persönliche Erkenntnis. Das machte sie zu Ketzern. Und damit ist es auch für manchen eben keine Tragödie mehr. Zum Abschluss möchte ich noch einmal Madame Lucienne Julien von der Gesellschaft der Katharer zu Wort kommen lassen, da ich mir keinen besseren und authentischeren Schluss dieser zwei Sendungen über die Katharer vorstellen kann. Les Cathares ont été contre la peine de mort. Ils prétendaient que Dieu seul. Die Katharer waren gegen die Todesstrafe. Sie wollten, dass Gott allein richte und dass kein Mensch das Recht habe, andere zu richten. Das Leben war etwas Heiliges für die Katharer. Nicht nur das menschliche, sondern auch das tierische Leben. Sie wollten also nicht töten. Und wenn jemand eine große Sünde begangen hatte, wollten sie, dass man ihn nicht bestrafe, sondern belehre, damit er seine Schuld einsehen und wieder gut machen könne. Die Katharer hatten ein Lebensideal, das auf der Ehrfurcht vor der Würde des Menschen beruht. Und wenn der Katharismus auch nicht mehr als Religion existiert, so sollten wir doch mit aller Kraft daran arbeiten, eine Gesellschaft zu etablieren, die auf ihren Idealen beruht. Die Würde des Menschen zu achten, sein Leben zu respektieren, die unterschiedlichsten Meinungen zu akzeptieren und keine Diktatur. Des opinions différentes et non pas un régime dictatorial. Im Schulfunk für alle auf NDR 3 hörten Sie eine Sendung von Gerlach Fiedler über die Glaubensgemeinschaft der Katharer. Redaktion Achim D. Möller. Die Musiciens de Provence spielen jetzt noch die Melodie eines Trouvère-Liedes. Thank you. Mit dieser Melodie aus Frankreich klang der Schulfunk für alle aus. Morgen um 15.30 Uhr können Sie dann wieder den Musikreport hören mit Liedern aus Irland.